Erster Kinder, hört auf eure Eltern. Das ist richtig vor Gott. Zweite, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist ein wichtiges Gebot mit einem Versprechen. Dritter, dann wird es dir gut gehen. Du wirst lange auf der Erde leben. Vierte, Väter, macht eure Kinder nicht wütend. Erzieht sie gut nach dem Weg von Gott. Fünfte, Arbeiter, gehorcht euren Chefs auf der Erde. Tut es mit Respekt und einem ehrlichen Herzen. Tut es für Christus. Sechster, arbeitet nicht nur, wenn man euch sieht. Arbeitet als Diener von Christus. Tut den Willen von Gott gern. Siebter, dient mit Freude. Dient dem Herrn und nicht nur den Menschen. Achter, ihr wisst, der Herr belohnt jeden für das Gute. Das gilt für Sklaven und für freie Menschen. Neunten, Chefs, seid auch gut zu euren Arbeitern. Droht ihnen nicht. Ihr habt den gleichen Herrn im Himmel. Er behandelt alle Menschen gleich. Zehnter, zum Schluss, werdet stark durch den Herrn. Nutzt seine große Kraft. Elfter, zieht die Rüstung von Gott an. So könnt ihr gegen die bösen Pläne vom Teufel kämpfen. Zwölfter, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen böse Mächte und Geister in der Welt der Dunkelheit. Dreizehnter, nehmt deshalb die Rüstung von Gott. Dann bleibt ihr an schweren Tagen stark. Ihr werdet am Ende feststehen. Vierzehnter, steht fest. Nutzt die Wahrheit wie einen Gürtel. Nutzt das richtige Handeln wie einen Schutz für die Brust. Fünfzehnter, tragt Schuhe an den Füßen. Seid bereit, die gute Nachricht vom Frieden zu bringen. Sechzehnter, nehmt vor allem den Glauben als Schild. Damit stoppt ihr die brennenden Pfeile vom Bösen. Siebzehnter, nehmt die Rettung als Helm. Nehmt das Wort Gottes als Schwert vom Geist. Achtzehnter, betet immer mit der Hilfe vom Geist. Bittet Gott um alles. Bleibt wach und betet für alle Christen. Neunzehnter, betet auch für mich. Gott soll mir die richtigen Worte geben. Ich will die gute Nachricht mutig weitersagen. Zwanzigster, ich bin ein Bote für diese Nachricht. Jetzt bin ich im Gefängnis. Betet, dass ich mutig darüber spreche. 21. Tychikus wird euch alles erzählen. Er ist ein lieber Bruder und ein treuer Diener. Er sagt euch, wie es mir geht. 22. Ich schicke ihn zu euch. Er soll euch berichten. Er wird euch Mut machen. 23. Ich wünsche den Brüdern Frieden, Liebe und Glauben. Das kommt von Gott und Jesus Christus. 24. Gott schenkt seine Gnade allen Menschen. Sie müssen Jesus Christus für immer lieben.